schön, wenn die Welt nicht so wäre, wie sie nun einmal ist. Es wäre schön, wenn man die Augen zumachen kann. Ich hab doch ganz stark gesehen. Die Wahrheit ist, das Leben ist einfach nicht so. Thank you.